Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Mancher Weg erscheint den Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Die meisten meinen, dass sie gute Menschen sind, doch Gottes Wort sagt etwas anderes dazu. Wir sind verdorben, ungehorsam, taub und blind. Nur Jesus Christus schenkt dem Menschen wahre Ruhe. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Es gibt so viele Religionen in der Welt, doch nur die eine frohe Botschaft, die da zählt. Von Jesus Christus, der auf diese Erde kam, er ging ans Kreuz, damit er uns erretten kann. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod.